Stellt beide Beine parallel, entspannt euch und lasst die Arme hängen. Vergrößert nun den Abstand zwischen euren Beinen. Winkelt den rechten Arm an und nehmt ihn vor den Körper, sodass er waagrecht vor dem Bauch steht. Welchen Buchstaben bildet ihr? Geht bitte in die Ausgangsstellung zurück. Streckt beide Arme zur Seite aus. Sie sind auf der Höhe der Schultern. Die Hände bilden mit dem Arm eine Linie. Winkelt nun die Unterarme so an, dass die Hände in die Höhe zeigen. Hebt die Arme ein wenig an, senkt euren Kopf nach vorne. Welchen Buchstaben bilden eure Arme? Die Buchstaben bilden zusammen ein Wort, aber ein Buchstabe fehlt. Welcher? Er ist der für das Lösungswort Gesuchte. Wenn es euch zu schnell ging, fangt nochmal von vorne an.